warst der King, nämlich King Kong Gluttensohn. SSIO macht korrekt, wer bringt die Pants? Ich per Transofex. SS ist der King of Rap. Warst der King, nämlich King Kong Gluttensohn. Alle bitte die Schnauze halten, Peace. Flecken am Fickfinger, macht mal Platz, räumt die Bierdeckel und Tippfilter. Hip-Hop ist ein Kasperle-Theater voller Pyjama tragender Angsthasen, Veganer. Ich dagegen bin Hobby-Milficker und der Bodybuilding-Star für Tommy Hilfiger. Der Mädchen-Klostecher, Edelpuff-Fester, jagt Käsebrot-Rapper mit Teleskopschläger. Kunden haben durch Gras fehlende Zahnpflege und ernähren sich nur von Haschkeksen und Langnese. Viele schlafen wegen Zinker auf Knastbetten, weil vor Gericht Wasser rauskommt wie Waschbecken. Nutten sagen, ich hab Tschernobyl flossen, beim Fisten fühlt es sich an wie Schwergewichtsboxen. Bei mir ist Schamhaar wie Borat Schnurrbart, dein Normalzustand, SSIO-Rangutan. SSIO ist ein Mann, 0,9. Nein, mit Tüte 1 Gramm. SS ist der King of Rap. Was für King, nämlich King Kong Gluttensohn. SSIO macht korrekt, wer bringt die Pants? Ich per Transoflex. SS ist der King of Rap. Was für King, nämlich King Kong Gluttensohn. Ich stürme in die Bank mit Maske und Flipflops und geh mit Geldsäcken raus, tanzend im Cribwalk. Du mach weiter deine Rap-Analysen, während Tellerwaschtypen deine Schwester glatt bügeln. Hasch oder Mexiken, Abzockertechniken, Beamte machen mich zum Tatortverdächtigen. Wieso rappst du im Flohmarkt mit Mikros von Koks in Kinos und drehst Low-Budget-Videos? Fahren rum, Scheiben vom S5 verdunkelt und reißen Muschis auf wie Entjungferungen im Radio. Läuft schwule Heulsusen-Pisse von schwanzlosen Rappern mit Eunuchen-Sitten. Schwarzfahrer hören sich meinen Rap im Bus an, deiner hört sich sehr gay an wie ein Fan aus Russland. Stress an Grenzen mit Zollbeamten, du dagegen im Netz nur in Kommentaren, Nutte. SSIO ist ein Mann, 0,9. Nein, mit Tüte 1 Gramm. SS ist der Kind.